Das hat man jetzt, glaube ich, noch gehört, ein muffiges Geräusch. Wacho, aber wir haben im Vorfeld eine sehr gute Laune gehabt für diese Sendung. Aber die muss ich jetzt vorweg erstmal kurz einbremsen. Denn es hat heute eine Nachricht gegeben in der Sportwelt und ich hätte niemals gedacht, dass das mal Wahrheit wird. Also dieser Mann ist Trainer, seitdem ich geboren bin bei Manchester United. Seit 1986, seitdem ich geboren bin, ist Sir Alex Ferguson Trainer von Manchester United. Pocho? Ist eine Ära. Sie endet auf eine Ära. Ja, aber es wurde doch auch mal Zeit irgendwann, oder? Ich meine, so jung ist der junge Mann auch nicht mehr, oder? Wie alt ist der? Ü70, denke ich mal, sowas, ne? Ja, ne? Also der sitzt dann bald wahrscheinlich im Doppelpass und redet damit oder so. Er hat auch sehr pathetische letzte Worte gesagt in einer Pressemitteilung. Es ist die richtige Zeit. Pocho. Da schluchzt man schon ein bisschen. Es geht ans Herz. Es geht ans Herz. Es geht einem nahe. Es geht einem wirklich nahe. In dieser wirklich schnellen, lauten, unruhigen Welt muss man auch mal wirklich Danke, Sir Alex Ferguson, sagen. Ja, also, könnte man fast schon applaudieren mal wieder, ne? Können wir das auch machen. Sir Alex Ferguson. Und für diesen feierlichen Moment habe ich mir auch noch die größten Erfolge niedergeschrieben. Mit der Hand. Mit der Hand, mit einem AXA. Neu definiert Kugelschreiber. Und zwar ist er sage und schreibe 13 Mal Meister geworden. Ja. 5-mal englischer Pokalsieger. 1-mal Pokalsieger der Pokalsieger. Das war doch ein schöner Wettbewerb. Und 2-mal Champions League-Sieger. Wobei, ja, bei dem 1-mal, da habe ich auch irgendwie so einen Filmriss. Kannst dich nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Richtig. Ne? Aber es ist schon großartig, was der Mann geleistet hat. Er hat Legenden wie Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney hervorgebracht. Nein, das darf man heutzutage auch, das ist genauso, so, vielleicht so ein natürlich noch ein stärkerer Fall oder beziehungsweise doppelt so lange, aber man darf solche Trainer, die so lange im Geschäft sind, die darf man einfach nicht unterbewerten. Auch ein Thomas Schaaf nicht, der sich so lange bei Werder Bremen hält. Genau. Und da direkt auch mal diese unfassbar Weltklasse-Überleitung zu unserem heutigen Hauptthema zu schlagen. Ja. Aber eben, was ich noch sagen wollte zu Sir Alex Ferguson, er bleibt im Vorstand, er bleibt dem Verein erhalten und er wird Botschafter von Manchester United. Er feiert am letzten Spieltag sein 1500. Spiel als Trainer von Manchester United gegen Albion. Das ist schon, kann glaube ich jetzt nicht jeder von sich behaupten, so eine Vita vorzuweisen. Er ist schon eine Hausnummer, das kann man nicht anders sagen, ne? Mhm. Das ist schon wahr. Hast du große Erinnerungen von Sir Alex Ferguson? Weiß nicht, lagst du ihm mal in den Armen oder? Wir treffen uns ja grundsätzlich freitags. Ja. Nein, jetzt mal im Ernst. Also die internationale Zeit, in der ich Fußball geguckt habe, da denke ich viel an die DSF-Sache zurück, die es früher gab. Da gab es so eine Sendung, die hieß, glaube ich, Ola oder so. Stimmt, ja. Und da habe ich wirklich noch von Woche zu Woche mir wirklich auch jede europäische Liga angeguckt und Ferguson war ja immer Teil des Ganzen. Also selbst in Interviews und so weiter. Der Mann ist ja auch nicht jemand, der irgendwie unsympathisch rüberkommt, auch wenn er seit wahrscheinlich dann 28 Jahren den gleichen Kaugummi kaut. Aber auch in Interviews und so weiter macht er eine sehr, sehr gute Figur, beziehungsweise erkennt man seinen Sachverstand, den er natürlich zweifelsohne hat, sonst wäre er nicht so viele Jahre Trainer eines der größten Clubs in Europa. Ja. Manchester United hat er, glaube ich, auch mit zu einer der größten Fußballmarken überhaupt gemacht und sein Nachfolger, es sind natürlich jetzt wieder die üblichen Verdächtigen im Gespräch, von Kloppo bis Heinkes über Mourinho sind die ganzen Kandidaten wieder im Gespräch, aber der Hauptkandidat, wahrscheinlich der es auch wohl werden wird, ist David Moyes vom FC Everton, der auch schon sehr, sehr viele Jahre in Everton Trainer ist und auch sehr, sehr erfolgreich da ist. Und ich habe heute bei Sky Sport News HD gesehen, dass alle auf ihn viel große Stücke halten und er eigentlich der Nummer 1 Kandidat ist auf den Trainerposten von Manchester United. Und ich glaube schon, das sollte so ein Original aus der Premier League werden und nicht so ein extrovertierter komischer Typ wie José Mourinho. Sag mal, schön zu Chelsea gehen. Ja, ich sage auch mal so, Manchester hat da irgendwo noch ein bisschen diesen Traditionsgedanken, auch wenn sie natürlich viel Geld von außen bekommen haben, ja festgehalten. Ne, auch nach außen in der Darstellung. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass, wie du eben schon sagtest, dass Manchester United neben dem Fußball natürlich auch ein riesen Merchandise-Unternehmen ist. Ich glaube, die verdienen mit top in Europa an Merchandise-Artikeln und so weiter. Und da muss jemand hin, der diese Tradition auch irgendwie weiterführen kann, beziehungsweise jemand, der nicht halt der Star in der Mannschaft ist. Denn die Mannschaft sollte der Star in dem Fall bleiben bei so einem Verein. Schöne bewegende Worte eines Fußballfans der ersten Stunde. El Pocho. Ja, ich habe damals noch die Bälle selber gebunden. Kennst ja diese Dinger, die dann so zugenäht wurden mit einem Schweinsdarm innen drin. Bei mir war das noch so. Für Taco und Bangladesch, ne? Da auch. Da bin ich dann schnell Vorarbeiter geworden und habe erstmal die 624-Stunden-Woche eingeführt. Die waren sehr zufrieden damit. Also hast du erstmal runtergedrosselt, die Stunde. Genau, ja. Ich hab denen dann wirklich auch mal 2 Stunden zum Schlafen gelassen, wobei sie natürlich meistens 3 Stunden Heimweg haben, aber naja. Pocho, du weißt schon, dass du über ein sehr heikles Thema sprichst und ich glaube, um nicht zu tief in den Sumpf der Verlegenheit zu sinken, sollten wir jetzt über den Abstiegskampf der ersten Fußball-Bundesliga sprechen, der nicht weniger verlegen ist. Da muss ich eine Mannschaft herausziehen. Das ist der erste FC Nürnberg. Nicht im Abstiegskampf, aber das Zünglein an der Waage. Waage. Ich glaube, Waage schreibt man auch mit Doppel-R, ne? Ja, ganz genau so. Das ist ja auch das Sternzeichen der Waage. Ja. Was bist du? Ich bin Waage. Ah. Ja. Übrigens wirklich Waage. Wirklich? Ja. Man merkt es ja auch, ich bin so ein ausgeglichener Typ. Ja, stimmt, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, über Waagen sagt man, die sind sehr ausgeglichen, aber auch sehr stählern. Oder ist es eine Holzwaage? Stählern bin ich. Nee, das müsste mal piepsen, wenn ich das jetzt sagen würde, aber nee, da komme ich nicht mehr raus. Okay. Wir wollten heute uns rechtfertigen für die letzten beiden Ausgaben, denn wir haben sehr viel über Dortmund und Bayern gesprochen und das hat heute ein jähes Ende. Wir sprechen heute nämlich nur über die spannendste Phase dieser Liga, über den Abstiegskampf. Und da geht es speziell um Werder Bremen, um den FC Augsburg, um die Fortuna aus Düsseldorf und 1899 Hoffenheim. Ja. Sport. Ich würde auch gerne die Sportvereinigung aus Fürth oder wie der Fürther sagt, Fürth, sprechen, aber leider. Naja, vielleicht wird ja noch jemand disqualifiziert oder so. Wohl kaum. Ich habe da nichts läuten hören, ne? Aber. Nee, Hamburg hat 24 Millionen miese gemacht. Vielleicht läuft da noch was. 50 Jahre der Bundesliga und dann Zwangsabstieg. Vielen Dank. Aber auch schön, haben 24 Millionen miese gemacht und das Erste, was man irgendwie liest und hört, ist, dass der HSV am Bojan Krikic vom AC Mailand dran ist. Ist also, verstehe ich immer nicht ganz so. Ja, das ist halt die Art und Weise, bis es dann mal knallt, ne? Ich kann ja nur sagen, die Borussia aus Mönchengladbach hat 15 Millionen Gewinn gemacht. Durch viele gute, sinnige Transfers. Ja. Ihr habt viele Spieler teuer verkauft, aber auch viele Spieler eingekauft, die gar nicht mal so gut sind. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wir haben auf kicker.de, haben wir kurz auf unserem Anraten, haben wir einen Tabellenrechner installieren lassen. Und den wollten wir eigentlich mal ausfüllen und dann am Ende mal gucken, wer wirklich absteigt oder wer die Euroleague-Plätze noch erreicht, denn das ist bei uns dann mit Gewehr, wie man beim Lotto sagt, ne? Ja, es ist ja auch so bei uns, wer diese Tipps nimmt und die bei bwin einsetzt oder ähnlichen Plattformen, der muss sich dazu verpflichten, mindestens 55% an uns zu bezahlen, wenn er damit Gewinne macht. Also das muss klar sein. Wir finden das raus, wenn das jemand macht. Also. Wie wir gerne sagen bei unseren Kunden, 70% vorweg und die restlichen 40% dann bei Lieferung. Ganz genau. Toller Gag, oder? Fantastisch. Bei dir zündet der ungemein und ich kann, glaube ich, auch mir vorstellen, bei den Hörern erst recht. Ja, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Der ist dasselbe Kaliber. Dann wollen wir direkt durchstarten hier mit unserem Voting, mit unserem Tippen, oder wollen wir erst nochmal die letzten Kandidaten nochmal ansprechen? Wie sieht's da aus? Was wird da passieren? Also ich spreche da natürlich speziell von Werder Bremen, die, glaube ich, diese Woche keinen Spieler suspendiert haben. Noch nicht. Ja. Und Thomas Schaaf ist, glaube ich, jetzt nicht so gestählt im Abstiegskampf. Und wenn da jetzt schon der gute Otto Rehhagel reanimiert wird und auf dem Spielfeld irgendwie mit rumtanzt, also ich glaube, da brennt es lichterloh. Liegt natürlich nicht an, wie heißt der Manager nochmal? Thomas Aichin. Thomas Aichin. Liegt mit Sicherheit nicht an ihm. Er kam sehr spät zum Club, als Alofs gegangen ist und etc. Aber ich finde, er ist alles andere als ein frischer Wind. Das Problem ist, der hat ja wirklich, seitdem er da ist, und das sind ja jetzt, glaube ich, 15 Spiele oder 14 Spiele, die haben nicht einmal gewonnen, seitdem Thomas Aichin da ist. Ja, ja. Und natürlich hat er mit dem sportlichen Erfolg in erster Linie besonders in dieser Saison nicht viel zu tun, weil er da ja keine Transfers oder so eingeleitet hat. Das Problem, und das tut natürlich auch ein bisschen im Herzen weh, weil Thomas Aichin ja auch ein alter Borusse ist, im Prinzip hat er dem Verein im Moment mehr geschadet, als dass er ihm geholfen hat. Denn die Außendarstellung von Thomas Aichin finde ich alles andere als überzeugend. Also es ist sehr wehleidig, ne? Und es ist keine Aufbruchsstimmung. Wenn ich nochmal an das erste Interview von ihm erinnern dürfte, als er sagte, ja, er möchte jetzt nicht unbedingt eingefahrene Strukturen aufbrechen, sondern er möchte sich erstmal einarbeiten langsam in die Strukturen, glaube ich, ist es genau der völlig falsche Weg. Absolut. Wenn es so einen Negativtrend gibt, wie bei Werder Bremen oder generell, dann, wenn du geholt wirst, dann musst du doch deinen eigenen Stiefel fahren, wie man, glaube ich, auch sagt, und da musst du doch verkrustete Mechanismen aufbrechen, du musst neue Sachen machen, neue Wege gehen. Aber dafür steht der Typ überhaupt nicht. Ich kann da nicht großartig rosig in die Zukunft blicken. Das Problem bei der Sache ist ja auch noch, wenn er es nicht in Bremen machen kann, seinen frischen Wind reinbringen, seine Sache mal reinbringen, wo dann? Wo seit gefühlten 250 Jahren der gleiche Wind weht. Da schafft er es nicht. Und er kommt ja vom Eishockey, da war er ja bei den Kölner Haien, glaube ich, im Management. Beziehungsweise ziemlich hoch sogar im Management. Der Zirkus Bundesliga ist sicher was anderes als der Zirkus in der Eishockey. Ich weiß manchmal, wie die erste Liga mittlerweile heißt. Wahrscheinlich hat die irgendeinen Sponsorennamen oder so. Das Problem bei Thomas Aichin ist einfach, der ist meiner Meinung nach... Ist der EL oder so. Ja, genau. Der ist zu Werder Bremen gegangen. Mit der Vermutung, ich setze mich ins gemachte Nest. Das Problem war nur, im Nest waren keine Vögelchen mehr drin. Und so wird er vielleicht, und ich glaube auch, dass es so passieren würde, wenn Werder Bremen absteigen würde, wissen tun wir es ja gleich, nachdem wir das ausgerechnet haben, wenn Werder Bremen absteigen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Thomas Aichin in der zweiten Bundesliga nicht diese Verantwortung tragen würde. Aber das wäre ein Gerücht, was ich jetzt einfach in die Welt werfe. Das bringt paradoxerweise ist aber die Kölner Haie Meister geworden, ne? Ja gut, wahrscheinlich wird bei der DEL derjenige Meister, der am meisten Geld hat. Der noch Geld hat, glaube ich. Ja, oder so. Man kann ja auch gar nicht absteigen in der DEL, habe ich gelernt. Ach so, nee? Nee, irgendwie nicht. Mhm, ja. Der FC Augsburg, für mich ja ein Club, wo ich sage, ja bitte, den habe ich gerne in der ersten Liga, ist ganz witzig da, die Truppe. Aber ja, positiv glaube ich da irgendwie lange nichts mehr. Also, in wen haben sie letztes Wochenende gespielt? Gegen Freiburg und haben da, glaube ich, auch klar verloren. Ich müsste mal nachgucken. 2-0, ja, 2-0 verloren gegen Freiburg. In Freiburg kann man das schon mal machen, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und das war jetzt eigentlich nicht das letzte große Aufbäumen, dass wir jetzt noch unbedingt wirklich mal den sicheren Platz 15 festigen wollen. Sie sind ja ein Punkt nur vor der Fortuna. Und ist punktgleich mit Fortuna, ne? Punktgleich? Mhm. Ich meine, die haben beide 30, ja. Wieso hat denn Augsburg bei mir 31 Punkte? Weil du oben wahrscheinlich im Tabellenrechner schon das Spiel angeklickt hast. Das kann natürlich sein. Ne? Weil da jetzt 0-0 steht, wenn du den Spieltag zurücksetzen machst. Ja. Ne? Ja. Jetzt haben sie. Ach Mensch, siehst du? Ja, jetzt sind sie auch 16. Ja. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für Düsseldorf, oder? Denn sie waren bis zum 6. Spieltag haben sie kein Gegentor eingekriegt. Ja, Düsseldorf, das war ein ziemlich schleichender Prozess. Aber der schleichende Prozess war ja auch bei Werder Bremen irgendwie da. Man hat das ja auch nie wahrhaben wollen, dass Werder Bremen im Abstiegskampf steckt. Ja, Düsseldorf ist ein Aufsteiger. Ja, eben. Ne? Und aber es war natürlich am Anfang so, besonders in den ersten 6 Spieltagen, wie du es gerade schon gesagt hast, und auch danach war es ja oft so, dass Düsseldorf irgendwo zu Hause wirklich gut gespielt hat, gute Ergebnisse rübergebracht hat. Aber in den letzten Wochen und besonders, sagen wir mal, seit der Rückrunde oder seit dem Zeitpunkt, wo der FC Augsburg gen Norden sozusagen geht in der Tabelle, sind die Düsseldorfer in der gleichen Geschwindigkeit nach unten durchgereicht worden. Sie haben ja jetzt auch irgendwie Wonin und wen haben sie noch suspendiert? Kann ich dir gar nicht sagen, aber der hat ja eh nicht mehr gespielt. Nein, richtig, aber sie haben 2 gestandene Spieler rausgeschmissen, suspendiert und Ja, ist ein Zeichen, glaube ich. Nando Raphael war's. Ja, okay. Rausgeschmissen, der gute Norbert Meyer, und ja, ist ein Zeichen, dass man da keine Unruhe möchte jetzt im Abstiegskampf, und ich glaube auch, dass da jetzt nicht die großen Individualisten helfen im Abstiegskampf, sondern das Kollektiv, dass man wirklich beißt und ja, als eine Einheit da sich gegen den Abstieg stemmt. Ja. Wen haben wir da noch? Ja, dann haben wir natürlich noch 1899. Oh. Der Traditionsclub überhaupt, wäre schade, wenn die absteigen, oder? Aber schreien sie wieder draußen. Was, schneit's schon wieder? da schreien schon wieder irgendwelche gottverlassenen Geisteskranken. Bei dir jetzt? Ja, oder bei mir auch, von daher. Nee, aber 1899 Hoffenheim hat ja in den letzten Wochen seit dem Trainerwechsel ja auch irgendwo wieder gezeigt, dass sie wieder Spiele gewinnen können, leider. Und der Trainer ist ja auch wirklich überzeugt von der Sache. Markus Gisdol. Also, ja, der ist ja richtig überzeugt. Ich glaube, der schläft auch in 1899 Hoffenheim Bettwäsche. Definitiv. Aber trotzdem ist Hoffenheim immer noch 2 Punkte hinten dran und hat das eindeutig schlechteste Torverhältnis. Davon muss man einfach auch ausgehen in einem Abstiegskampf. Die haben minus 23 und von Torverhältnis her und 28 Punkte. Im Gegensatz zu Augsburg, Düsseldorf und Bremen, die sich mit minus 17, minus 14 beziehungsweise minus 15 Toren, da ja dann noch mindestens, sagen wir mal, diese 2 Spiele, die noch übrig sind, von der Tordifferenz davor stehen. Selbst bei Siegen dieser Mannschaften in beiden Spielen würde sich dann da ja Hoffenheim auf dem 17. und damit definitiven Abstiegsplatz bleiben. Und ich glaube auch, ohne jetzt unserer Rechnerei vorgreifen zu wollen, ich glaube auch, dass Hoffenheim die Mannschaft ist, die am Ende 17. werden wird. Für mich ist es spannender, wer den Relegationsplatz belegt. Meinst du eigentlich De Camargo nach? Wie heißt der Mann? Igor De Camargo. Also ganz ehrlich, Igor De Camargo hat sehr viele oder besonders wichtige Tore für Borussia gemacht. Das kann man nicht von der Hand weisen. Der hat in den Relegationsspielen die Tore gemacht. Ich habe ihm da wirklich bejubelt bis zum Umfall. Ich hatte ihn sogar in Comunio deswegen gekauft, weil er diese Tore gemacht hat, weil ich das so toll fand. Im Nachhinein betrachtet, nein, weine ich ihm nicht nach, weil Igor De Camargo ein Spieler war, der noch weniger ins Spielsystem Favre passte, als die Stürmer, die jetzt da sind. Meiner Meinung nach. Mhm. Ich habe ein Interview gesehen mit irgendeinem alten, altgedienten Gladbacher, der hat gesagt, ja, das System Favre funktioniert nicht ganz mit De Jong, aber nächstes Jahr. Der braucht erst ein Jahr. Glaubst du da dran? Ich glaube nicht, dass Lucien Favre einen Spieler verpflichtet, wo er sich nicht drüber Gedanken macht und sagt, ich kann mit diesem Spieler arbeiten, auch wenn genau. Sich das manchmal so anhört. Hat er ja geholt, den Spieler. Genau, ja, würde ich mal sagen. Also ich glaube also nicht, dass das. Also ich denke mal nicht, dass das Max Eberl einen Spieler holt, von dem Lucien Favre nichts weiß. Genau, richtig. Und es ist natürlich auch in den letzten Wochen ein bisschen seltsam, dass er da immer auf der Bank sitzt, so Luc de Jong oder sowas. Aber ich glaube einfach, dass wir in der nächsten Saison, um da nochmal kurz nach Gladbach einen Exkurs zu machen, dass wir da einfach nochmal einen Kaltstart vielleicht von einem Luc de Jong sehen, dass er dann nochmal ganz neu in die Saison startet. Und wer weiß, es gibt ja Gerüchte, dass ein gewisser Herr Stocker aus Basel vielleicht nach Gladbach kommen soll. Und das wäre natürlich fantastisch. Konstantin Stocker oder so, irgendwie heißt er, ne? Ja, irgendwie so heißt er. Ist eigentlich so, wenn man sich die Statistiken anguckt, der Schlüsselspieler des FC Basel. Und wäre natürlich genau dieser Spieler, den ein Luc de Jong braucht, hinter sich. Aha, aha, aha. Übrigens ist es auch herausgekommen, warum Schmadtke und Slomka sich gestritten haben. Mhm. Das war einfach, es war wohl der Aufhänger am Anfang des Jahres wegen dem Franzer-Transfer. Mhm, mhm. Hast du das mitbekommen? Gut. Ja, natürlich. Absolut lächerliche Sache, meiner Meinung nach. Ich bin auch nicht der Meinung, dass dafür ein Schmadtke irgendwas kann. Meiner Meinung nach ist es so, dass die medizinische Abteilung da ganz klar schuld ist. Ja, das Scouting, ne? Oder ja, noch nicht mal das Scouting, aber bei jeder, wenn ein Profisport dann Vertrag unterschreibt, gehe ich doch eigentlich davon aus, dass der vorher Medizincheck hat. Ja, stimmt. So. Und bei einem Medizincheck wird, glaube ich, nicht nur das Laktat gemessen bei einem Profifußballer, sondern der wird bestimmt auch körperlich vermessen. Ja. In jeglicher Hinsicht. Das sowieso. Ne? Darum ja auch Hannover 96. Das heißt, die heißen ja nicht umsonst. Ja. Ja. Und darum glaube ich ganz einfach, dass da geschlampt wurde einfach. Das wurde einfach so hingenommen. Die haben sich wahrscheinlich das Kicker-Sonderheft genommen und haben da mal nachgelesen, wie groß der Junge ist. Und da war er halt ein bisschen kleiner. Vielleicht hat er auch Einlagen getragen. Man weiß es ja nicht. Ja, oder hohe Absätze. Ja, eben. Vielleicht trägt er in seiner Freizeit auch Pumps. Oder ich weiß nicht, wo er vorher gespielt hat. Irgendwo in Brasilien, glaube ich. Ja. Hotcho, wollen wir jetzt in Medias Race gehen? Ja, Tabula Rasa sozusagen. Ja. Wir tippen jetzt den 33. und 34. Spieltag auf kicker.de und werden dann am Ende ausgespuckt bekommen durch unser beider Fachwissen, wer absteigt und wer in die Euroleague kommt. Absolut. Und das in einem Schritt? Das muss man sich mal vorstellen. Bitte. Ich glaube, wir können festhalten, dass Euroleague bis zum 7. Platz dieses Mal geht, ne? Weil ja. Bayern wahrscheinlich gewinnt und der VfB wahrscheinlich in dieser Region der Tabelle bleibt und ja. Ja. Mhm. Ich würde sagen, ich sage die Partien und du tippst, weil ich vertraue da völlig in deiner. Du kannst ja ein absolutes Veto auch zwischendurch einlegen, wenn es okay. Gar nicht mit dir konform geht. Okay. Na, dann bin ich ja jetzt sowieso schon mal am Anfang gespannt. Bayern München gegen den FC Augsburg. Mhm, 4-0. Mhm. Geh ich mit, ja. FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Gar nicht so einfach. Nein. Meiner Meinung nach. Die Stuttgarter sind schon in voller Euphorie. Absolut, aber ich tippe auch, dass die Schalker den Sack einfach zumachen wollen in der Hinsicht des vierten Platzes. Darum sage ich ein 2-1. Wo wir gerade von Schalke sprechen. Mhm. Ich trinke übrigens gerade ein gutes Veltins. Toll. Ich trinke Cola. Vollfett oder halb? Ja, natürlich Vollfett. Aber ich mache mir dazu auch gleich, wenn ich tippe, muss ich mir irgendwie eine Zigarette anmachen. Auch wenn man das im Sportpodcast gar nicht sagen darf. Ne? Nein. Aber Schalke, Stuttgart, 2-1, würde ich sagen. 2-1, Jefferson Fafan ist wieder fit und ich glaube, Julian Draxler, der im Moment bei jedem Top-Club im Gespräch ist, wird da viel beitragen. Bayern 04, warte mal. Leverkusen gegen Hannover 96. Mhm. Auch ein Spiel, was natürlich Brisanz mit sich bringt. Es geht wirklich um die goldene Ananas. Es ist ja noch so ein bisschen, hat Hannover natürlich noch die Chancen auf den internationalen Wettbewerb. Vielleicht haben die das auch noch ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube aber nicht, dass sie gegen Leverkusen da gewinnen können, besonders nicht in Leverkusen, und tippt daher ein 2-0. 2-0? Mhm. Okay, gehe ich auch mit, ja. Man kann ja auch wieder nicht lesen. VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Mhm. Auch einen starken Wölfe. Mhm. Gespannt. Ich bin gespannt, was da jetzt bei dir so rauskommt aus München. Aus der Schnute. Ja, ich würde sagen, ohne überheblich wirken zu wollen, 1-3. Ein 1-3. Mhm. Ein Tor von Bas Dost, meinst du? Ja, sagen wir mal so, die sind ja in den letzten Wochen auch gar nicht so schlecht, die Wolfsburg. Die haben ja auch mal wirklich im Abstiegsstrudel wirklich mittendrin gehangen und haben sich jetzt auch gefangen mit 41 Punkten. Also ein Tor können sie immer schießen. Mhm. Aber Siegen gegen Borussia Dortmund, die wahrscheinlich geil hoch 10 sind auf das Champions League-Finale. Ach, das ist ja im Prinzip Wolfsburg gegen Dortmund ist ja für mich auch ein Derby. Ach ja? Ja. Naja. Kann man es auch mal sehen. Werder Bremen, und jetzt wird es höchst interessant, gegen Eintracht Frankfurt, und Frankfurt, da muss es noch wirklich um alles gehen. Ne? Also Euroleague und bis sogar Champions League ist noch alles möglich. Ne? Ist alles möglich, Champions League denke ich aber nicht mehr. Ja. Aber die wollen wahrscheinlich wirklich diese Saison krönen mit einem Platz 5, mit einem Platz 6. Gegebenenfalls haben wir auch im Moment die beste Ausgangslage als Fünfter mit 49 Punkten. Und sagen wir es so, die gehen mit so einem befreiten Gefühl in dieses Spiel rein, die haben ja nichts zu verlieren eigentlich. Selbst wenn sie verlieren, haben sie nichts zu verlieren, weil sie da stehen. Genau. Mhm. Und darum, und jetzt kommt auch ein bisschen das, was ich so vermute, für raus, aber ich sag da einfach, das wird ein ganz unglückliches 0-1. Nein! Mhm. Im Weserstadion. Im Weserstadion, ja. Jan Böhmermann wird im Stadion sein, habe ich gehört. Okay. Nee. Glaube ich nicht. Aber bestimmt Jörg von Torra, und der wird sich, wenn sie verlieren sollten, da definitiv noch vor Ort die Pulsadern aufschneiden. Ja, es gibt ja mehrere von den Fußballleuten, die ja Bremen-Fans sind. Es sind ja nicht nur Jörg von Torra und bekanntlich der Stadionsprecher Arndt Zeigler. Mhm. sondern soweit ich das weiß, ist ja auch immer Lou Richter vor Ort in Bremen. Lou Richter, der noch die Randfrisur von Anfang der 90er hat, ne? Immer noch. Ganz genau. Der sieht auch noch genauso aus. Absolut. Ich glaube, der ist auch großer Bremen-Fan. Ich glaube, da könnte es wirklich dann zu einem Massensuizid führen, ja? Das kann sein. Aber ich würde da glatt intervenieren und würde 1-1 tippen. Oh, gut, okay. Einmal muss ich ja wirklich hier... Nee, finde ich gut. Hm? 1-1, komm, Tor von Ailton. Und Hoffenheim gegen Hamburg, der nächste Knaller. Hamburg taumeln, stehend K.O. gegen die Hoffenheimer mit Gisdol, die wirklich nochmal wollen. Die kratzen, die beißen, die wollen in der ersten Liga bleiben, weil die Tradition es gebietet. Erstens das und zweitens, ich hoffe ja auch vielleicht noch ein bisschen darauf, dass Hoffenheim in der Liga bleibt, weil es jetzt auf einmal heißt, dass Kevin Volland auch im Gespräch bei Borussia Mönchengladbach wäre. Das möchte ich nämlich nicht sehen. Ja. Denn wir haben mit dem Gladbach schon einen Pflegefall aus Hoffenheim übernommen. Und darum würde ich hier tippen. Ah, ich tippe da. Es ist schwer. Ich will das auch gerne jetzt noch ein bisschen rausziehen, um die Leute dann... Ja. Also ich könnte jetzt echt nochmal überlegen, ich sag 2-2. 2-2? Hm? 2 Tore de Camargo. Wenn er denn mal spielt von Anfang an, ja. 2-2 ist aber ein Knaller. Das wäre ein Knaller. Der erste FSV Mainz 05. Das war übrigens eine Parodie von Thomas Tuchel. Gegen Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, ja? Tut mir leid. War wieder schön, ja. Hm. Ja. Ich habe mal eine Saison, das muss ich mal als kleine Anekdote verraten. Ich habe mal eine Saison lang so getippt. Und da ist mir dann am Ende aufgefallen, dass Gladbach eigentlich ohne Niederlage Meister geworden ist, wenn ich tippe. Von daher muss ich jetzt mal ein bisschen realistischer sein. Es ist natürlich schön. Gladbach ist noch Meister oder was? Nee, nicht mehr in meiner Lebenszeit. Aber ich meine diese Saison. Ach so, ja, das könnte natürlich noch klappen. Okay. Aber es ist natürlich ein super schönes Spiel, weil das wissen viele nicht. Gladbach und Mainz haben seit Jahren eine Fanfreundschaft. Florierende Fanfreundschaft. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja wenige Fanfreundschaften, die wirklich richtig bekannt sind, wie Köln und Pauli oder Bayern und Bochum. Das weiß man ja spätestens seit Manta Manta und sowas. Mhm. Aber es ist immer schön, weil ich kann mich da an Spiele erinnern in der zweiten Liga, als beide halt um den Aufstieg spielten und das noch am Bökelberg war und dann kam immer das, von den Fans kam immer Gladbach und Mainz, Bundesliga 1. Das sind noch so Sachen, die mir im Kopf rumspuken. Es geht natürlich für beide irgendwo noch um die Euroleague. Wenn Mainz gewinnen würde, würden sie ja an Gladbach heranrutschen, beziehungsweise würden Gladbach überholen, weil sie ja ein besseres Torverhältnis haben. Und darum darf ich nicht für Mainz tippen und sag, 1-2. 1-2. Glaube ich nicht. Eben nicht. Aber komm. Die Nostalgie spielt beim Pocho eine große Rolle, auch im Leben. Oh ja. Der denkt auch immer noch, der wird noch eine Frau kriegen. Von daher. Die Sportvereinigung Greuther Fürth gegen SC Freiburg. Ich wollte jetzt SC Langhagen sagen, aber die spielen ja erst nächste Saison in der Champions League. SC Freiburg gegen Sportvereinigung ausführt. Also sagt da nichts Falsches. Ja, also ich guck mir die Spiele vom SC Freiburg um. Das tippe ich. Ja, dann darfst du das auch. Christian, dann haust jetzt einfach mal raus. Dann sage ich dazu danach noch was zu Freiburg. Okay, ich locke schon mal ein 0-6. Ehrlich wahr? Ja. So ein bisschen geschoben, ja? Das ist ein klares Quatsch. 0-6. Und wenn der Streich am letzten 15 Minuten noch selbst spielt. Ja, dann gehe ich mit. Dann sage ich auch 0-6. Dann machen wir 0-7. Komm, dann machen wir 0-7. Düsseldorf gegen Nürnberg. Traditionell. Wenn man sich diese zwei Wappen anguckt, dieses Weiß auf Rot, das hat schon was Fußballerisches, ne? Absolut. Irgendwo. Und man muss natürlich auch aufpassen, ne? Wir haben ja im Team jemanden, der den Nürnbergern doch wohlgesonnen ist. Ja. Aber die Düsseldorfer sind zu Hause stark, haben so ein schönes Stadion. Das ist das Beste an dem Verein. Gibt's tolle Pommes. Wirklich. 2-1. 2-1 für Düsseldorf, ja? Mhm. Ja, sonst hätte ich ja 1-2 gesagt. Ich frag nochmal nach. Mhm. Für Düsseldorf? Ja. 2. Die 2 bei Düsseldorf. 2 bei Düsseldorf, Na ja, gut. Na gut. Locken wir das mal so ein. Mhm. So, gehen wir zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nächste Station, 34. Spieltag. Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim. Es wird sicherlich nicht die beste Dortmunder Mannschaft sein, die an dem Spieltag auf dem Platz stehen wird. Aber fußballanalytisch völlig korrekt. Ja, aber es wird meiner Meinung nach doch so sein. Ja, Dortmund wird sie nicht abschießen, aber 3-0. 3-0, ja. Das glaube ich auch. Mhm. 3-0. Zwei Fallrückzieher-Tore von Nuri Sahin, sage ich, und Julian Schieber in der 88. Julian Schieber mit per Steinbrück im Sturm. Borussia München Gladbach. Borussia München Gladbach. Ja. Ich wiederhole, Borussia München Gladbach gegen Bayern München. Ja, ich habe ja jetzt erfahren, dass die Meisterschale wohl jetzt beim Heimspiel überreicht wird. Macht ja auch Sinn. Mhm. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass ich da doch mal nach Gladbach fahren kann zur Meisterfeier. Das fällt dann ja jetzt dieses Jahr aus. Ja. Nachdem Bayern jetzt 1-1 gespielt hat gegen Dortmund und ich ja gesagt habe, dass die Bayern keine Punkte mehr abgeben werden bis am letzten Spieltag, bin ich da ja ein bisschen gemarkt sozusagen. Aber ist das spannend. Ich sag 1-1. Okay, habe ich verstanden. Okay, warte. 1, 2, 3. Heikes, weißt du, so als kleines. Warte, ich habe das verstanden. Das war ein Code für mich. Warte, Gladbach 0, Bayern 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11. So. VfB Stuttgart gegen. Was ist das für eine dumme Frage? Thomas Tuchel. Ja, ich meine, da treffen natürlich zwei Leute aufeinander, Labbadia und Tuchel. Das ist bestimmt auch ganz nett, den beiden mal beim Bier trinken zuzugucken. Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen. Durch die 11 Tore jetzt gegen Gladbach hat der FC Bayern München 106-15 Tore. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, gar kein Thema. Labbadia und Tuchel treffen aufeinander. Zwei potenzielle Dschungelcamp-Bewohner des nächsten Jahres. Vielleicht auch schon jetzt im Sommer. RTL startet ein neues Camp, und zwar in der Wüste. Ja, habe ich gehört. Und da habe ich mir erst gedacht, Mörder-Gag, Service-Wüste Deutschland oder was? Ja, ich sehe schon die Bildschlagzeilen. XY in die Wüste geschickt. Oder nochmal, um die Filmspannung zu holen. Durchkämmen Sie erstmal die Wüste. Ah, Spaceballs. Ja, danke. Wollen wir da nicht mal lieb sein zu den Stuttgarter Fans? Soll er welche geben? Ja, ich glaube auch. 2-1? 0-2, würde ich sagen. Hannover 96, die heimstarke Kraft aus Niedersachsen in der AWD Arena gegen Fortuna Düsseldorf. Ist das nicht die AWD Arena? AWD Arena zu Hannover am Hannover Maschsee. Oh, das ist spannend. Ja. Also das sind alle Spiele 15.30 Uhr. Alles. Und es ist ja immer noch im Gespräch, dass Pochi, Tobi und ich den letzten Spieltag die Konferenz live kommentieren auf moonsault.de/Liga Total. Liga Total. Ja, Liga Total scheidet jetzt zum Ende der Saison aus. Und da habe ich mit den Jungs gesprochen, mit meiner Mitgliedsnummer 0000001,5. Und habe gesagt, können wir das nicht übernehmen? Und Buschi und Baptiste Kerner haben auch direkt gesagt, gar kein Thema. Machen wir frei. Machen der Jungs was vom Vierecken 12er Podcast. Und ja, bitte. Bitte. Ja, was sagst du? Hannover gegen, um ein bisschen Seriosität hier in diesem Podcast zu heucheln. Hm? Also 96 ist so desolat drauf. Desolat. Ich habe auch lange nicht mehr in so einer Situation gesteckt. Unentschieden, 1-1. Würde ich auch sagen, 1-1, ja. Völlig richtig. Das Tor von 96 macht 50 Cent, Mam Diouf. Ja, warum nicht? Der erste FC Nürnberg gegen Werder Bremen. Das ist ja wirklich. Ich habe ja gesagt, Nürnberg ist das Zünglein an der Waage an diesen letzten beiden Spieltagen. Da es für Nürnberg um nichts mehr geht, Und die Bremer zwar in den letzten Wochen natürlich desolaten Fußball spielen und manchmal wirklich da spielen wie sonst noch was. Mhm. Ach komm, unentschieden, 2-2. Boah, das wird aber nochmal ein Schützenfest. Ja. Ein Ausstand mit Knalleffekt. 2-2. Und zwar 2-0 für Nürnberg bis zur 87. Minute. Und dann kämpfen sie sich nochmal ran und werden trotzdem nur mit einem Punkt. Nein, Werder Bremen führt bis zur 89. Minute und dann zwei Tore Per Nielsen, oder wie der heißt. Ja, und Mack, wie sie alle heißen. Jamack. Hm? Von Arsenal London, ne? Ja, genau. 2-2. 2-2 habe ich eingeloggt, eingemuschelt. SC Freiburg. Der klare Favorit in der Partie gegen Schalke 04. Hast du auch von diesen Gerüchten gehört, dass Streich angeblich ein Angebot vom FC Schalke 04 hatte? Der stirbt in Freiburg. Der wird da so lange Trainer sein, bis die Erde untergeht. Ja, und wenn er nicht mehr Trainer ist, geht er halt wieder in den Jugendbereich und freut sich noch darüber. Also von daher. Gut. Der fährt schön mit dem Radl zur Arbeit, zum Trainingsplatz. Ja. 1-0. Mhm. FC Augsburg gegen Sportvereinigung Greuther Fürth. Oh, ist das hart. Oh. Da gewinnen die Augsburger. Ah. Mm. Und zwar 2-1. Oh. Der HSV. Nur der HSV gegen Bayer Leverkusen. Und das könnte auch nochmal ein richtig schönes Spiel werden. Natürlich. Was natürlich keinen Menschen interessiert. Darum machen wir ein völlig uninteressantes Ergebnis. 0-0. 0-0, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade eine, I have received an E-Mail from the anonymous General Manager. Da ist er. Übrigens auch mein General Manager, mein privater General Manager. So, muss ich mal kurz muscheln. 10 Minütchen brauchen wir noch, denke ich mal. Ja. Was sagst du? Ich glaube, das verlieren die Hamburger, oder? Nee, ich sag 0-0. 0-0 finde ich gut. Ach so, hat man ja auch schon wieder vergessen, siehst du? Ja, ja. Das letzte Spiel in diesem, generell in diesem, in der 50. Bundesliga-Saison. Der Wahnsinn. Eintracht Frankfurt gegen den VfL aus Wolfsburg. Mhm. Auch ein Spiel, was sicher die Frankfurter gewinnen sollten, gewinnen müssten und auch gewinnen werden. Ja. 1-0. Boah. Torfestival, Alex Meyer. Meyer! Hat dann reingemeiert. So, wir haben durchgemuschelt und die folgende Tabellensituation hast du auch mitgeklickert. Natürlich, aber ich habe das 11-0 von Gladbach gegen Bayern in ein 1-1 gestellt. Ja, dann stimmt's ja nicht. So, ja. Wir fangen, glaube ich, von oben an, oder? Und weil unten wird's ja erst richtig spannend. Ja, eben. Also bau mal den Spannungsbogen ein bisschen. Ja, mit 91 Punkten und 106-15 Toren an der Tordifferenz von 91 Meister. Der FC Bayern München. Dahinter Borussia Dortmund mit 71 Punkten. Leverkusen konnte Schalke noch abfangen. Ach nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. War der schon immer Dritter. Mhm. Auf Platz 3 mit 63 Punkten. Solide, werden in der Champions League wahrscheinlich wieder knapp rausfliegen in der Gruppenphase. Schalke 04, mal gucken, wie die sich verstärken und welchen Trainer sie sich holen. Und werden, glaube ich, aber schon im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach in dieser Saison im letzten Jahr die Qualifikation zur Champions League schaffen, oder? Was meinst du? Ich finde, dass dieser Seitenhieb war jetzt überhaupt nicht nötig. Das war einfach nur analytisch jetzt mein Fachwissen dargeboten. Mhm. Und auf Platz 5, damit ganz klar für die Euroleague qualifiziert, konnte noch Eintracht Frankfurt abfangen. Christian Streich, der großartigste Trainer aller Zeiten. Er konnte noch einige Tore jetzt an den letzten beiden Spieltagen machen, glücklicherweise. Ja. Deswegen auch ein tolles Torverhältnis. Ja, plus 13. Ja. Eintracht Frankfurt auf Platz 6. Überraschung. Absolut, aber hätten sie auch verdient, weil auch wenn ich kein großer Frankfurt-Fan bin oder ich wünsche mir die Frankfurt im internationalen Wettbewerb, aber auf die Saison gesehen, haben sie einfach eine tolle Saison gespielt und hätten das auch verdient irgendwo. Armin Fee, toller Mann. Armin Fee, kein toller Mann. Mhm. Auf Platz 7, der Bundesliga-Dino, der HSV. Sie haben sich da eher hingewurstelt. Siehst du, und darum meine ich, dass dieses Ergebnis von Gladbach gegen Bayern falsch ist. Aber du glaubst nicht wirklich, dass Gladbach einen Punkt holt in München, gegen München. Ja, warum denn nicht? Weil es, wenn du einen Stein auf die Erde schmeißt, dann ist immer noch die Erdanziehungsdauer, der fällt immer noch nach unten. Und wenn ich einen Supraleiter mache, ist die Sache, ach nee, komm. Ein Superplex? Ein Supraleiter. Ich hatte einen Physik-Leistungskurs vor gefühlten 150 Jahren, aber egal. Ist nicht ein Supraleiter dieses Geräusch, was man da mit diesen zwei Nadeln spielt und wo man immer die Hand zwischenhält? Das ist das Geräusch, wenn du abends nach Hause kommst und den Staubsauger anmachst, weil du ja eben gesagt hast, ich würde immer noch glauben, dass ich eine Frau kriegen würde, und den Staubsauger anmachst und den, die dir dein Vorwerk-Staubsaugerkabel nimmst und ja, jetzt höre ich auf. Auf Platz 8, aber finde ich auch eine starke Saison, Potsche, da brauchst du dich gar nicht grämen. Borussia Mönchengladbach, Mönchen, habe ich gesagt, ne? Hast du gesagt, ja. Heißt ja so, weil ihr ja viele Mönche habt in der Stadt. Ja, wir sind ja alles, hier dagegen überhaupt alles so heilige Menschen und sehr gläubige Christen und darum ist die Stadt so benannt worden. Und bei euch wurde ja auch der Name der Rose gedreht, deswegen auch. Absolut, und es ist ja auch wirklich bekannt, dass nicht nur der Name der Rose hier gedreht worden ist, sondern auch die Passion Christi und das Leben des Brian. Und Bulletproof Monk. Auf Platz 9, der unfassbar sympathische Club FSV Mainz 05 mit der Galionsfigur der Sympathie Thomas Tuchel. Auf Platz 9 kann man, glaube ich, sich in Mainz wirklich nicht beschweren. Auf Platz 10, da wo wir, glaube ich, auch hingehören, Hannover 96 mit 43 Punkten, naja gut, nimmt man so mit die Saison. Jetzt heißt es einfach nur noch den Kader irgendwie zusammenhalten. Den Kader zusammenhalten, gegebenenfalls, wie man so schön sagt, punktuell verstärken, genau, und im nächsten Jahr wieder angreifen. Genau. Auf Platz 11 unser Nachbar, unser Red-Headed Stepchild, wie man, glaube ich, auch sagt, Niedersachsen. Der VfL Wolfsburg mit 41 Punkten hat sich nochmal gerade so mit den wenigen Investitionen, die sie im letzten Sommer getätigt haben, glaube ich nur 71 Millionen oder so, ja, eben, haben sie sich aber verdient in Anbetracht ihres Etats auf Platz 11 gemausert, finde ich schon. Haben sie klasse gemacht. Wenn sie nächstes Jahr 150 Millionen investieren, dann wären sie auch Zehnter. Mindestens. Auf Platz 12, und das freut mich wirklich für unseren Tobi. Wirklich, Tobi ist ja der beste Mensch der Welt, zertifiziert. Ja, hat eine Urkunde davon, ne? Also. Platz 12, völlig okay. Mal gucken, vielleicht leihen sie zur nächsten Saison wieder 3-4 Spieler aus irgendeiner Jugend aus, die sie dann wieder, wenn sie gut geworden sind, wieder abgeben müssen. Nürnberg gehört für mich absolut in die erste Liga. Ja, natürlich. Aber die Überraschung, finde ich, neben Werder Bremen ist auf Platz 13 der DFB-Pokal-Finalist VfB Stuttgart. Sehr seltsam diese Saison für den VfB Stuttgart. In der Europa League sehr weit gekommen, ins DFB-Pokalfinale gekommen, aber in der Liga sowas von abgesackt an manchen Spieltagen, dass sie auch nicht unverdient an dieser Stelle stehen. Ein Torverhältnis von minus 22. Da sollte sich Bruno Labbadia mal Gedanken machen. Sich vielleicht auch wieder selber in den Sturm stellen. Ja. Ne? Ich meine, ist ja immer noch ein hübscher Kerl, von daher kann er ja schon mal reißen. Der schöne Bruno. Ja. Hätte ich fast gebrochen. Erbrochen. Auf Platz 14, gerade so. Haua, haua, ha. Haua, haua, ha, denkt sich Thomas Achin. Werder Bremen. Mit sehr vielen Gegentoren. Mit sehr vielen Gegentoren. Es geht, 15. Minus 15. Aber 65 Gegentore erhalten. 65 Gegentore. Das wäre fast schon abstiegsreif, würde ich fast sagen. Ja, ja, aber Werder Bremen gehört in die erste Liga. Ah, ja, ja. Aber jetzt heißt es, Obacht, Obacht. Fortuna Düsseldorf hat es gerade so geschafft, über dem Strich zu bleiben, ist 15. geworden in unserer Zeitrechnung mit 34 Punkten. Gratulation, kann man sagen, oder? Ja, ja, in unserer alternativen Zeitlinie auf jeden Fall Düsseldorf weiterhin in der ersten Liga. So, dann wird es schmerzhaft. Der FC Augsburg hat es dann doch am Ende noch verspielt, ist 15. 16. geworden und muss in die Relegation gegen, wer ist eigentlich nochmal Dritter gerade? Lautern, meine ich. Lautern. Kann sich natürlich, ich glaube, das ist ja eher so ein Dreikampf mit dem Platz 3 mit dem ersten FC Kaiserslautern, dem ersten FC Köln und dem FSV Frankfurt, die man ja überhaupt nicht beachtet hat. Ich bin ja als Gladbach-Fan ein bisschen gebrandmarkt, dass ich ja nicht für Köln stimmen darf, weil das ja so wirklich so eine Intimfight-Sache ist. Ja. Mein bester Kumpel ist auch Köln-Fan. Und darum würde ich mich freuen, wenn die Kölner wieder in der ersten Liga sind, alleine für diese Samstagnachmittage, wenn Gladbach mal wieder 5-1 gewinnt und der neben mir auf der Couch sitzt. Von daher würde ich mir wünschen, dass die Augsburger in der Relegation gegen die Kölner ran müssen. Aber ganz ehrlich, wenn die, wie unsere Ausrechnung gezeigt hat, dass Augsburg auf dem Platz 16 ist. Ich glaube, Augsburg kann die Liga auch in einem Relegationsspiel halten. Würde ich mich gut drauf. Würde ich mich wirklich freuen. Leider, adieu, heißt es für 1899 Hoffenheim. Naja, irgendwann reißt jede Serie. Es heißt Hallo, zweite Liga und Bonjour, Tristesse. Nein, also da kann man muss natürlich mal ein Stück weit neutral bleiben, wenn man so einen Podcast macht, aber bei 1899 Hoffenheim und bei Wolfsburg kann man ganz ehrlich sagen, Fahrt zur Hölle. Es ist ja auch so, dass man, natürlich muss man neutral bleiben, aber die sind ja auch nicht neutral. Nein. Das sind ja zwei Vereine, die einfach gekauft werden, die einfach verkauft werden. Und jetzt mal ganz im Ernst, hast du irgendjemanden im Bekanntenkreis? Ich meine, du hast wahrscheinlich Leute, die Wolfsburg-Fans sind, vielleicht noch geografisch gesehen. Mhm. Aber ich kenne niemanden, der Hoffenheim-Fan ist. Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Nicht. Ne? Oder dass die, haben die denn einen Promi-Fan außer ihren Guru? Aha. Ja, ich meine ja außer den Herrn Hopp. Promi. Ja, Tim Wiese sitzt oft auf der Bank. Aber das ist ein Promi-Fan. Stimmt, der hat ja auch den Pocahontas gespielt. Hat auch den Pocahontas gespielt. Die Pocahontas. Ja, die. Und leider, ach Mensch, blutet mir das Herz. Auf Platz 18. Das kleeblätternde Herz blutet mir. Die Sportvereinigung aus Fürth. Ja, leider schon länger abgestiegen. Wird ja für dich, wie du dich sicher freust, durch Vereine wie Eintracht Braunschweig ersetzt und von daher. Genau. Naja. Aber schön, ne? So mit dem Tabellenrechner. Finde ich klasse. Man könnte ja fast denken, dass unsere Leute das vielleicht nachmachen in den nächsten Wochen. Kann ich mir gut vorstellen, denn das Leitmedium ist ein viel zitiertes in diesen Tagen. Vielleicht können wir ja auch zur 51. Saison vielleicht den Tabellenrechner schon am ersten Spieltag machen. Und alles durch. Bis zum 34. Spieltag durch, sozusagen. Genau. Oder sagen wir nur bis zur Hinrunde, weil dann kommen ja die dicken Transfers und so. Oh, die dicken Transfers? Ja. Wie Luc de Jongs Bruder? Richtig. Den ich ja schon vor Wochen angekündigt habe, der jetzt langsam in der Express auftaucht. Im Grevenbrocher Express? Die Grevenbrocher Express. Wie heißt es bei euch? Grevenbrocher Tageblatt? Nee, das ist ja Horst Schlemmer, ne? Das ist fiktiv. Ja, das ist fiktiv, das gibt's nicht. Es gibt bei uns den Erft-Kurier. Ja. Die Erft ist ja hier der riesig reißende Fluss, der durchläuft. Ja. Und es gab noch früher Lokalanzeiger. Ich glaube, darauf hat er sich ein bisschen bezogen, aber die gibt's mittlerweile nicht mehr. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Pacho. Aber schön, oder? So das ist, da kann sich keiner beschweren. Jeder Verein ist in diesem Podcast drangekommen worden. Jeder! Bitte. Und leider auch wieder die Bayern. Ja gut, die gehören ja nun mal halt auch zur Liga dazu. Ne? Leider, ja. Doch, wenn es nicht bald diese europäische Liga gibt. Da ist ja auch nie mehr drüber gesprochen worden, ne? Was vor Jahren mal. Ja, stimmt, ja. Das ist ähnlich wie das WWE Network. Unfassbar. Da ist auch lange nicht mehr drüber gesprochen worden, ne? Ja. Pocci, ich glaube, wir haben es, ne? Wollten wir nur 30 Minuten machen, ne? Ja, wir wollten ja eine knackige, schöne Ausgabe machen, die man sich gegebenenfalls mal nicht nur abends anhören kann, sondern zwischendurch auch mal auf der Arbeit oder auf dem Pott. Genau. Und dafür ist das echt ideal, oder? Völlig richtig. Pluggen, das Übliche, ne? Twitter @4ecken211er könnt ihr uns bei Twitter followen. Da gibt es immer die brandaktuellsten News und jetzt speziell natürlich in den nächsten Wochen die Transfer-News werden wir vertwittern. facebook.com/4ecken211er, eine Anlaufstelle für jedermann, nicht nur für den Fußballfan. Dort haben wir auch als allererstes berichtet, als die beiden Bremer Spieler suspendiert wurden. Bin ich die Zufall auf der Werder Bremen-Seite gestolpert und dann danach erst kam Sky Sport News HD. Ich glaube ja auch, 4ecken211er war noch vor der Bild-Zeitung darüber informiert, dass Götze zum FC Bayern wechselt. Da sprichst du was an. Wenn sich wieder so ein Knaller anbahnen sollte, dann werden Pocho oder ich einen Audioboo einmuscheln. Und den werden wir dann auf facebook.com/4n2elva. Übrigens, wer Lust hat, wer Laune hat, kann uns da auch liken. Da werden wir diesen Audioboo dann da verlinken. Aber auch natürlich bei Twitter. Pocho. Mhm. Non-PG haben wir auch ein was? Kann man auch hören. Kann man, sollte man eigentlich hören. Man sollte ja dieses ganze Paket hören, um wirklich wunschlos glücklich zu sein. Am Samstag geht's da weiter mit den WWE-News bei Non-PG. Ricky und ich werden da mal versuchen, ein bisschen was zu machen, ein bisschen über die aktuelle Lage zu sprechen. Ja. Oder bei Twitter einfach @non-PG-Wrestling. Oder bei Facebook dann auch, wobei ich mich bei Facebook ja nicht so gut auskenne. Ich bin ja jemand, der Facebook entsagt hat. Facebook. Aber für jeden anderen facebook.com/nonpg.de ist da die Vermuschelung, die ihr da einfotzen müsst. Ricky und ich werden eventuell, wenn die Monde im richtigen, in der richtigen Reihenfolge stehen, noch eine 7. Ausgabe Q&A machen und vielleicht vor Extreme Rules noch ein Match kommentieren von einer vergangenen Extreme Rules Show. Mhm. Das werden wir machen. Und natürlich, dass der Relaunch, der 10-mal so groß ist wie der von giga.de, vollgequatscht, ist wieder da. Die coolen Kids aus der Hood sind wieder am Podcast hören. Und diesmal sind nicht nur Ricky und ich dabei. Und wir haben diesmal, kann man auch sagen, Pocho, auch ein richtig poppig cooles Intro mit gesungen von mir und Ricky. Ja, was will man mehr? Bald wird das auch, denke ich, bei iTunes durch die Decke schießen. Denke auch. Es steht ja auch wirklich, es steht ja der Sommer an. Man spricht ja über diesen Sommer. Oh. Und was will man besser hören als dich und Ricky im Cabrio bei 25 Grad? Eben. Und ich tease jetzt schon mal unseren dritten Mann an. Wir sind jetzt nicht nur Tobi, Pocho, Ricky und ich sind ja nicht die einzigen jetzt in unserem Konglomerat der guten Laune, sondern wird es einen Part-Time Talker bei uns geben, der wird ab und zu alle 4 Wochen wird er bei uns eine Folgequatschausgabe machen. Und zwar werden 14 Tage, also in einer Woche werden Ricky und ein Teil des Happy Day Podcasts, aber ich sage nicht welcher, die Sendung moderieren und 14 Tage darauf bin ich das. Ja, es ist einfach eine Arbeitsteilung und die volle Dröhnung. Volle Dröhnung. Und das ist das ganze Paket, mehr braucht man eigentlich nicht. Mehr ist überhaupt nicht notwendig. Man kann zwar auch nochmal woanders reinhören, man soll ja auch jedem die Chance lassen, aber... Man kann woanders reinhören, sollte es aber nicht. Ja, und besonders nach einer Vollgequatsch-Ausgabe darf man dann auch in andere Podcasts reinhören. Denn in der Bibel stand ja schon, du sollst keine anderen Podcasts dulden, neben 4n2elva, Non-PG und Vollgequatsch. Absolut, absolut. Bocci, es hat mir wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch richtig durchgeschwitzt. Ja, aber das ist, die einen machen Workout, wir machen es so. Ja, bitte. Patti, ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Gibt's den bei euch? Ja. Väter gibt's bei uns auch, ja. Okay. Ich habe meinem Vater sein Geschenk ja gestern schon überreicht, weil eine Uhr, eine Armbanduhr. Oh. Und einfach aus dem Grund, weil ich ist halt total schlimm finde, dass Leute immer an bestimmten Feiertagen oder an bestimmten Tagen feiern müssen. Darum mache ich das gerne ein bisschen früher. Mhm. Ja, in Jugendzeiten bin ich dann immer losgezogen, habe mir auch einen getrunken. Aber da ich ja bekannterweise oder beziehungsweise ich weiß nichts davon, ob ich Vater bin oder nicht. Aber aus dem Alter bin ich raus. Von daher werde ich mir einen gemütlichen Abend und einen gemütlichen Tag zu Hause machen und vielleicht mal Balkonien einweihen jetzt mal. Bitte. Warum nicht, Pocho? Ich wünsche allen Hörern ein gesegnetes Fest. Das wünsche ich natürlich auch. Und bevor wir jetzt noch weiter so ein Tinnef quatschen, sage ich tschüss. Und Pocho, du hast natürlich wie immer die letzten Worte. Ich sage auch tschüss. Bis zum nächsten Mal.